Dagegen müssen wir uns wehren und dafür sorgen, dass unsere Stimme beachtet wird. Angesichts der vielfältigen Problemstellung haben wir uns entschieden, einen eigenständigen Rechtsschutzverein zu gründen. Bravo! So wie es ihn bereits in Dresden unter Vorsitz von Marie Stritt gibt. Unsere Halle blüht auf. Sie ist inzwischen zur Großstadt geworden. Natürlich hoffen viele junge Menschen, hier in der Stadt Arbeit zu finden. In den Fabriken, Büros, modernen Geschäften. Ich, Hedwig Kate, erhalte als Fabrikdirektorin oft Stellenanfragen. Viele Mädchen und junge Frauen möchten im kaufmännischen Bereich arbeiten. Als Ladnerinnen, Konturistinnen, Kassiererinnen, Buchhalterinnen, Verkäuferinnen. Neben einer entsprechenden Ausbildung brauchen sie auch Wohnung. Vor allem, wenn sie aus dem Umland kommen. Schließlich ist jede Frau auf ihren Beruf bedacht. Vor diesem Hintergrund hat Agnes Gosche die Gründung eines kaufmännischen Vereins für weibliche Angestellte angeregt. Unterstützt vom Hallischen Frauenbildungsverein haben wir diesen Verein gegründet. Er führt eine eigene Pension und eine Stellenvermittlung, kümmert sich um die Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder, ebenso wie um sozialpolitische Fragen. So haben wir uns energisch für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, insbesondere der Ladnerinnen und Büroangestellten, eingesetzt. Gegenwärtig bereiten wir den Beitritt zum Bund Deutscher Frauenvereine vor. Und wir sind schon Mitglied der verbündeten kaufmännischen Vereine für weibliche Angestellte sowie auch im Stellenvermittlungsverbund. Als Unternehmerin ist mir das Wirken zum Wohle aller Bürger der Stadt Halle wichtig. Ich bin Franziska Hündorf und ich spreche hier als Vorsitzende des Hallischen Hausfrauenbundes. Auch wenn das vielleicht etwas verwundert. Wir verstehen uns als Berufsorganisation, setzen uns für Anerkennung der Hausfrauentätigkeit als Beruf ein. Wir haben eine unentgeltliche Stellenvermittlung für häusliches Dienstpersonal eingerichtet und kümmern uns um qualifizierte Ausbildung. Nach der Schulentlassung können junge Mädchen in ausgewählten Haushalten in einer zweijährigen Ausbildung zu Hausgehilfen ausgebildet werden. Grundlage hierfür ist ein Lehrvertrag, ein vorgegebener Ausbildungsplan, der Zwischen- und Abschlussprüfung vorsieht. Die Auswahl der Bewerberin erfolgt allerdings durch das Arbeits- und Berufsamt der Stadt. Auch ich bin Lehrerin und habe zusammen mit Nina Kauer und ihrem Verein Frauenwohl in Berlin-Charlottenburg die erste Schule für schulpflichtige Mädchen mit gymnasialem Unterricht gegründet. Meinen Freundinnen aus Halle bin ich zutiefst Dank verbunden, denn ohne euer Engagement hätte ich hier in Halle nicht als erste Gasthörerin an der Universität studieren und promovieren können. Aber der Weg dahin ganz schön steinig. Aber ich habe ja meine Mutter und die hat uns vier Mädchen dazu erzogen und angehalten, immer fleißig zu sein und durchzuhalten. Und mit ihrer Unterstützung habe ich dann auch vom Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein ein Stipendium bekommen, mit dem ich dann in Zürich in der Schweiz studieren konnte. Und in Zürich habe ich mich dann neben dem Studium parallel auch noch auf das preußische Abitur vorbereitet, was ich dann auch erfolgreich in Sigmaringen bestanden habe. In Zürich bin ich übrigens auch der Sozialdemokratie beigetreten. Ja, die erste preußische Abiturientin. Man könnte meinen, jetzt kann ich mich ganz einfach an einer deutschen Universität immatrikulieren. Doch was hat der Berliner Dekan Heinrich von Treitschke zu meinem Immatrikulationsantrag gesagt? Fräulein Ziegler, ein Student, der sich nicht besaufen kann, unmöglich. Halle hat aber dann meinen Immatrikulationsantrag zugestimmt. Ja. Natürlich mit der Auflage, dass ich dann die Semester, die ich vor dem Abitur in Preußen hatte, in Zürich dann nachholen, vor dem preußischen Abitur an der Uni in Zürich hatte, dann nachholen musste. Zudem musste ich von jedem einzelnen Professor nachweisen und die Erlaubnis haben, dass ich seine Vorlesungen besuchen darf. Und ich musste mein sittliches Verhalten nachweisen. Sittlichkeit. Aus Gründen der Sittlichkeit ist es verheirateten Frauen verboten, eine Berufstätigkeit auszuüben. Das habe ich dann auch nach meiner Heirat mit Max Wegscheider habe ich das dann auch erfahren. Es gibt, wie Frau sieht, ausreichend Gründe, sich für Mitsprache und gleiche Rechte einzusetzen. Bravo! Mit Freude habe ich deshalb auch die Beschlüsse der zweiten internationalen Konferenz sozialistischer Frauen in Kopenhagen aufgenommen. 130 Frauen aus 17 Nationen haben beschlossen, in ihren Ländern alljährlich einen Frauentag für die Durchsetzung des Frauenrechts, für Chancengleichheit und für Lohngerechtigkeit, getragen von Solidarität, einzuführen. Ich möchte, dass junge Mädchen und Jungs die gleich gute Ausbildung erhalten. Und ich möchte, dass jede verheiratete Frau jeden Beruf ausüben kann, den sie möchte. Und ich möchte, dass sie dafür gleich bezahlt werden. Ich möchte eine Gesellschaft, in der Frauen selbstbestimmt leben können und das gesichert wird. Und dazu braucht es unser Engagement als Frauen. Insbesondere für die Durchsetzung des allgemeinen Frauenwahlrechts für Frauen und auch für Männer. Deshalb, Frauen, rein in den Reichstag, rein in die Kommunal- und in die Landesparlamente.